wach, wenn du aufstehst und noch wach, wenn du drauf gehst und noch wach, weil der Beat, auf den ich schreibe, so laut ist, meine Stimme ist ein Rauschen, meine Traumfrau ist Peaches und sie starb für unsere Sekte. Vor dem Scheißartikel hab ich hiphop.de schon vergessen. Ich trinke Rotwein wie Blut, denn es tropft auf mein Shirt. Uzi Mob, Cloud and Fans machen auf empört. Deutsche Rap Magazin, Artikel sind schlicht falsch. Ich ficke Deutschrap in Nike, danach Noten in Vans. Danach fresse ich Fleisch, meine Freunde haben Fans. Meine weißen Schuhe sind schon schwarz von Konzerten. Ich verstecke mich im Grab vor Fragen und Offerten. Yes, ja, ich bin tot, meine Leiche fährt jetzt immer durch die Nacht in einem schwarzen Mercedes. Ich will niemals nach oben, denn ich scheiß auf mein Leben. Doch ich weiß ganz genau, irgendwann bin ich in Memphis. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Sag mir, wer von euch Toys kann uns battlen? Deine Crew kann vielleicht ganz gut rappen, aber meine Crew kann dafür stechen. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Sag mir, wer von euch Toys kann uns battlen? Deine Crew kann vielleicht ganz gut rappen, aber meine Crew kann dafür stechen. Uzi Mob, deine ganze Crew sucht das Weite. Rapp ich deine Texte, mach ich Gold aus Scheiße. Noten fliegen um mich rum wie ein Haufen Mücken. Ich bin Untergrund, du musst nicht für Downloads bücken. Ich hau deutschen MCs, das Sprachzentrum kaputt. Du hast Beats beim Rappen und ich einen Schuss. In der Nacht bessere Tracks als du in deinem ganzen Leben. Hip-Hop-Medien, ich kann mir die Scheiße nicht geben. Müsli-Magazine teilen uns, doch wir hassen sie. Deine Crew macht schwulen Rap und wir knast Musik. Ich hör nur Feedback, um es zu missachten. Meine Gang schläft bei Tag und Rap bei Nacht, Bitch. Selbstverliebte Interview-Nutten wie Roos. Geb mir die Hand und ich in die Kugel. Bete zu Gott, dass du mir niemals begegnest. Hip-Hop 2016 heißt Uzi an die Schläfe. Ja, du und deine Freunde sitzen in einem Kreis und kiffen. Ich chill mit Zolls, wir bewerfen euch mit Blitzen. Yeah, Lou ist laut, ich mach nur das, worauf ich Bock hab. Wenn ich Bock hab, nimm ich ne Axt und hack dein Kopf ab, Bastard. Du trägst mal die Scheiß und Rastas. Wenn ich mit dir fertig bin, sieht dein Hirn aus wie Pasta. Du pumpst Gabba, ich pump Sonny Black und Frank White. Uzi Mob, Vorboten der Endzeit. Du verteilst lyrische Schüsse und ich echtes Blei. Ich füll die P2-Loge in ne neue Zeit. Alter, gib mir nur ein Mic und ich explodier wie Dynamit. Ich bin cool und meine Unterschrift ein Hirn. Seit ich der beste Mensch der Welt bin, hab ich ein schweres Leben. Denn jeden Tag kommt deine dumme Freundin und will Penis was. Willst du von mir? Du hast Fragen, ich ne Gatlin. Hip-Hop 2016, als Fuß halt deine Fresse. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Sag mir, wer von euch Toys kann uns battlen? Deine Crew kann vielleicht ganz gut rappen, aber meine Crew kann dafür stechen. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Sag mir, wer von euch Toys kann uns battlen? Deine Crew kann vielleicht ganz gut rappen, aber meine Crew kann dafür stechen.